Die andere Überraschung bereitet uns der Evangelist Johannes, das heißt die Evangelienverfasser in der Maske des angeblichen Johannes. Unsere Dichter waren sich klar, dass sie auch durch einfaches Verschweigen der Jüngerflucht den im Markus- und Matthäus-Evangelium selbst geschaffenen Stein des Anstoßes noch nicht aus dem Weg geräumt hatten. Das Problem: Wie kommt es, dass die Jünger nicht auch verhaftet wurden, sondern sich unbehindert entfernen konnten, musste von Neuem gründlich durchdacht werden. Und siehe da, eine dichterische Lösung fand sich. Man ließ Johannes in seinem Evangelium eine überraschende Aufklärung bringen. Die Jünger sind darum nicht verhaftet worden, weil man sie als völlig harmlose Menschen ruhig ihres Weges ziehen ließ, schreibt Johannes in 18,2 und folgenden. Jesus fragt hier die Häscher ausdrücklich: Wen sucht ihr? Antwort der Polizeischar: Jesus von Nazareth. Der bin ich, sagte Jesus und konstatierte dann mit Nachdruck: Wenn ihr nur mich sucht, wie ihr selbst erklärt habt, dann lasst also meine Begleiter ungestört gehen. Und so geschah es, lässt Johannes durchblicken. Die Jünger konnten in Ruhe dableiben oder ungeschoren gehen, wohin sie wollten. Für die Häscher und für die jüdische Behörde war also nach Meinung des Evangelisten Johannes das Dasein der Jünger des großen Revolutionärs völlig uninteressant, obwohl hier berichtet wird, Simon Petrus sei derjenige gewesen, der das Schwert zog und dem Knecht Malchus das rechte Ohr abhieb. Aber kein Mensch legte angeblich Wert auf die Festnahme der Jünger, und so brauchten diese auch gar nicht zu fliehen, sondern konnten sich gemächlich entfernen. Bietet Johannes nicht eine geniale Lösung des schwierigen Problems? Wirklich, alles wäre so schön in Ordnung, wenn erstens sich Johannes an späterer Stelle nicht selbst korrigierte. Er erzählt nämlich in 20,19, dass sich die Jünger nach der Katastrophe verborgen hielten und aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen waren. Und wenn zweitens der bekannte ominöse Satz nicht bei Markus und Matthäus stände. Markus und Matthäus versichern aber aus der Tradition mit Bestimmtheit, dass die Jünger geflohen sind. Flohen aber die Jünger, und mussten sie überhaupt fliehen, dann nur deshalb, weil sie verhaftet werden sollten. Wenn sie aber festgenommen werden sollten, konnten sie nicht einfach ungestört ihrer Wege gehen. Eine Darstellung hebt die andere auf. Die Taktik des absichtlichen Widerspruches aber feiert auch in dieser verborgenen Stelle ihre Triumphe. Man sieht an diesem Beispiel der Jüngerflucht, dass es auch den besten Dichtern trotz aller Anstrengungen des Denkens und der Fantasie nicht gelingt, ein erdichtetes Faktum lebenswahr zu schildern, wenn dieses Faktum als solches psychologisch unmöglich ist. Im vorliegenden Falle forderte der konstruktive Aufbau des urchristlichen Dramas, dass die Jünger unbedingt mit heiler Haut der Katastrophe des Meisters entrinnen mussten, damit sie später, wenn ihre weltgeschichtliche Stunde nach dem Plane der Fälschergenossenschaft gekommen war, die Kirche gründen konnten. Aber diese dichterische Aufgabe lässt sich leider durchaus nicht psychologisch einwandfrei und wirklichkeitsecht bewältigen. Nehmen wir nur einmal an, die Evangeliendichter hätten sich mit der Johanneslösung begnügt. So war mit Recht zu befürchten, dass nachdenkliche Leser sich fragten: Wie ist es denn nur möglich, dass man die Jünger, die sich doch derselben Verfehlungen schuldig gemacht hatten wie Jesus, so ohne weiteres gehen ließ? Sich auf eine Darstellung festzulegen, ist daher verfänglich, weil dann ungewollt, aber unvermeidlich Fragen aufgestöbert werden, die nicht beantwortet werden können und sollen. Im Roman ist so etwas nicht schlimm, wohl aber in einer Schrift, die mit dem Anspruch auftritt, für wirklichkeitstreu genommen zu werden. In derartiger, brenzlicher Situation war für die Fälscher die Taktik des absichtlichen Widerspruches Gold wert. Die unbequemen Fragen der einen Darstellung können nun mit dem stillschweigenden Hinweis auf die andere Darstellungsweise beantwortet werden und umgekehrt. Eine wirkliche Beantwortung ist natürlich gar nicht möglich und auch durchaus nicht beabsichtigt. Zu bemitleiden sind nur die armen relativistischen Kritiker, die sich verzweifelt abmühen, aus solchen bewussten und beabsichtigten Widersprüchen den wirklichen Sachverhalt zu ermitteln. Aber schließlich gebührt es ja Christen überhaupt nicht, über die Tatsachen der Heilsgeschichte zu grübeln, sondern sie zu glauben. Welche Forderung ergibt sich nun aus unserer Untersuchung hinsichtlich der eingangs gestellten Frage nach der Möglichkeit einer urchristlichen Kirchengründung? Wir gingen von der Erkenntnis aus, dass zweifellos von dem wirklichen Schicksal der Jünger anlässlich der Katastrophe ihres Meisters die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit der Gründung einer christlichen Urgemeinde als Zelle der Kirche abhing. Die Durchprüfung der verschiedenen Berichte in den Evangelien hat uns erkennen lassen, dass eine Darstellung die andere aufhebt. Beide Berichte kranken an innerer Unmöglichkeit und beide stürzen in sich zusammen. Die Darstellung des Markus und Matthäus wird brüchig durch den Hinweis, dass im wirklichen Leben unmöglich allen Jüngern zuerst die angebliche Flucht und anschließend ein dauerndes Sichverbergen vor der Obrigkeit geglückt wäre. Der Johannesbericht wird durch den Hinweis zerbröckelt, dass im wirklichen Leben die vertrauten Jünger Jesu, die sich durch Wort und Tat mitschuldig gemacht hatten, nicht ohne Verhaftung und Verhör davongekommen wären. Es ist nun auch nicht schwer, sich ein solches Verhör, wenn es unter den in den Evangelien berichteten Umständen stattgefunden hätte, in seinen Ergebnissen auszumalen. Zwei Möglichkeiten sind gegeben. Entweder hätten sich die Jünger vor dem Synedrium rückhaltlos zu Jesus bekannt, dann wären sie wie ihr Meister verurteilt und hingerichtet worden. Oder die Jünger hätten Reue gezeigt und abgeschworen, dann hätte ihre Strafe im günstigsten Falle Geißelung und vorläufiges Gefängnis bedeutet. Im allergünstigsten Falle wären sie mit einer harten Verwarnung und dem strengen Verbot entlassen worden, niemals wieder die verhassten Ansichten des hingerichteten Nazareners zu vertreten und zu verbreiten. Man tötet nicht den Führer, um dann ruhig mit anzusehen, wie seine Anhänger für die auszurottende Ideen weiter Propaganda treiben. Im wirklichen Leben hätte die jüdische Obrigkeit nicht versäumt, geeignete Maßnahmen zu treffen, um auch die Jünger Jesu zum Schweigen zu bringen. So ist es denn gewiss, dass beim ersten Übertreten des Schweigegebotes, beim ersten Versuch einer erneuten Propaganda die Jünger sofort verhaftet und diesmal kaum mit dem Leben davongekommen wären. Das besagt aber nichts anderes als: Die Gründung einer urchristlichen Kirche durch die Jünger oder andere Jesus-Anhänger wäre unter den geschilderten Umständen und Voraussetzungen überhaupt nicht möglich gewesen. Die Untersuchungen des folgenden Kapitels werden die Unmöglichkeit noch in weit stärkerem Maße erkennen lassen.